HR2 Kultur. The Artist's Corner. Hörspiel. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung in unserer Reihe The Artist's Corner Hörspiel. Heute möchte ich Ihnen das Stück Endlose Aussicht nach einem Text von Theresia Walser vorstellen. Die Schauspielerin und Performerin Judith Rosmeier hat dieses Stück zusammen mit der Autorin für das Kunstfest Weimar im September 2020 inszeniert und mit großem Erfolg Open Air uraufgeführt. In Endloser Aussicht harrt die Protagonistin Jona seit 3 Wochen in ihrer fensterlosen Innenkabine auf einem Kreuzfahrtschiff in Quarantäne aus. Walser und Rosmeier liefern das Psychogramm einer Frau in separierter Einsamkeit und gleichzeitig ein großes Gesellschaftsbild von uns. Europa am Rande des Nervenzusammenbruchs, ein werdendes Geisterschiff mit verzweifeltem Spaß am eigenen Untergang. In diesem Sinne, viel Vergnügen beim Zuhören. Es hat gut angefangen. Wirklich gut angefangen. Und jetzt sind die 10 Tage ja auch schon seit 10 Tagen vorbei. Es ist vorbei. Aber es ist noch nicht zu Ende. Wer kann schon sagen, wann das Ende zu Ende ist? Nur so viel, das Ende ist noch nicht vorbei. Was will man mehr mitten im Meer? 10 Quadratmeter, eine Schlafbutze unter Wasser. Ohne Fenster, aber mit Kabelfernsehen. Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt. Eine Sicherheit also ungeheuer. Noch nie war ich in einer so sicheren Sicherheit. Und jeden Tag ein Ei mit Salz. Jeden Morgen. Lauter Sonntage ohne Sonntag. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es überhaupt schon morgen ist. Es könnte auch Abend. Schließlich verschwimmen die Zeitzonen in diesen Gewässern. Zum Ei ein Schluck Weißwein. Da macht man nichts verkehrt. Und Ruhe. Eine Ruhe. So viel Ruhe. Ich weiß gar nicht, wohin mit so viel Ruhe. Oh. Der Boden bebt ein bisschen. Unentwegt bebt der Boden hier ein bisschen. Unter mir Turbinen. Merke ich schon gar nicht mehr. Nicht jeder hat so ein Glück. Ich sag nur nebenan Dallmayrs. Tag und Nacht hören Dallmayrs das Geratter der Ankerketten. Tag und Nacht Ankerkettengeratter. Bin nur froh, höre ich hier nichts. Nichts als brummende Stille. Um es gleich zu sagen, wir sind kein gesundes Schiff. Es hat Tote gegeben. Wir sagen hier alle wir. Wir alle hier sind ein großes Wir. Erst recht, seit wir kein gesundes Schiff mehr sind. Wir, die 3227 anderen und ich, die wir jetzt in unseren Kabinen bleiben. Wobei ja jetzt nicht mehr alle. Wie viele genau, sagt man nicht genau. Stay in your cabin. Wie gesagt, sicher als sicher ist man nirgends. Hier kommt keiner rein. Nicht mal zum Saubermachen. Völlig okay. A room of one's own. My cabin's my castle. Das ganze Unglück der Menschheit rührt daher, dass es der Mensch nicht mit sich allein in einem leeren Zimmer aushält. Allein? Was heißt schon allein? Nebenan telefonieren Frankels. Rund um die Uhr telefonieren Frankels mit ihren Enkeln zum Seuchentarif. Stille bei Dallmayrs. Länger nichts mehr von Dallmayrs gehört. Seit dem Tag, an dem uns die Menschen in den Häfen, anstatt uns wie sonst mit fröhlichen Gesängen und bunten Tänzen zu empfangen, mit Steinen beworfen haben, ist nichts mehr, wie es war. Auf alle Getränke Seuchenrabatt. Vorteile, wo immer man hinschaut. Gutscheine, Gratis-Pornos, Gratis-Puzzles, jeden Tag ein neues Puzzle. Heute Nürnberger Weihnachtsmarkt im Schneegestöber. 6000 Teile. Wie gesagt, macht euch keine... Alles im Griff. Habt es ja gesehen in den Nachrichten. Kann man gar nicht sehen. Sitze hier vor dem Fernseher und sehe das Schiff, auf dem ich vor dem Fernseher sitze und das Schiff sehe, auf dem ich vor dem Fernseher sitze und das Schiff sehe, auf dem ich vor dem Fernseher sitze. Wir sind berühmt. Die Tambourin wird gefilmt. Von oben. Hubschrauber. Natürlich dürfen wir auch hinaus. Deck 7. Einmal am Tag auf Deck 7. 30 Minuten, das genügt. Wir werden von den Imkern hinaufgeführt. Nur wir von den Innenkabinen, wir Innenkabinler. Bisschen Frischluft, bisschen Sonne, besseres Internet auf Deck 7. Ein wenig hin und her spazieren auf dem Kunstrasen. Wir Innenkabinler sind froh, dass wir keine Außenkabine haben. Jetzt? Eingesperrt in einer Außenkabine? Jetzt? Wo dir rund um die Uhr die Gischt ans Bullauge klatscht? Schlimmer noch ergeht es den Balkonglern. Nie hat ein Balkongler nichts über sich, nichts als Möwen und Gott. Über jedem Balkongler wohnt noch ein Balkongler. Kettenraucher, Dauerhuste, Urlaubsbrüller. Will man einen Cappuccino trinken, einfach einen Cappuccino auf seinem Balkon, rieseln von oben Fußnägel in die Tasse. Schreien hilft nicht. Schreien kannst du hier so viel du willst. Der Wind löscht jeden Schrei. Herr Frenkel macht Puzzles. Während Frau Frenkel mit den Enkeln telefoniert, macht Herr Frenkel auf dem Kabinenboden Puzzles, die größer sind als die Kabine. Stille bei Dallmayrs. Vor dem Dallmayrschen Schlaf findet regelmäßig der Dallmayrsche Geschlechtsakt statt. Das hätte ich mitgekriegt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich Dallmayrs, ob Roger und Elvira... Ich heiße Roger. Roger dreht durch, wenn man ihn Roger nennt. Jedes Mal Roger, Roger, dreht er komplett durch. Schäumt, als sei er selbst ein aufgewühltes Meer, nur weil man ihn Roger... Verstanden? Roger. Ich meine, verstanden. Und jetzt? Stille. Nichts als Stille. Bora, Bora, will uns nicht. Hat er gerade gesagt, Bora, Bora, will uns nicht? Diese Stimme. Captain Quentins Stimme. Elvira ist ganz vernarrt in Captain Quentins Stimme. Diese Stimme, Jona. Wie eine Körperlotion, die sofort einzieht. Hier spricht Captain Quentin. Im Namen meiner Crew heiße ich das Seuchenteam. Herzlich an Bord der Tambourin willkommen. Bora Bora will uns nicht? Meine Geschwister haben mir ja diese Reise... Man kann die eigene Schwester ja nicht auf den Mond schießen, also ab aufs Schiff. 10 Tage Karibik. Wer macht schon eine Schiffsreise allein? Mittendrin in einem Heer aus Paaren, da sitzt man allein am Tisch wie eine Geschichte, die keiner hören will. um einen herum tausende von diesen Ehepaar-Rekruten, wo du hinschaust, ringsherum. Wieso macht die alleine eine Schiffsreise? Will die sich umbringen oder was? Lauter Doppelpacke kreisen um die Welt in 14 Tagen. Weltverschlingerpaare, Afrika, Florida, Asien, Neuseeland, Antillen in 14 Tagen und erzählen davon immer und überall, als säßen sie vierhändig am Klavier, klagen aber auch komplette 14 Tage lang unreifes Obst. Paare wie schwarze Löcher, in denen ganze Kontinente, Länder, Naturparks mit allen Mammutbäumen und sämtlichen Tempelanlagen dieser Welt verschwunden sind. Und was bleibt? Komplette 14 Tage lang unreifes Obst. Tisch 4. Okay. Irgendwo muss ich ja sitzen. Und irgendwann sitzt man da, wo man sitzt. Alle machen das so. Wer will hier schon ständig schwankend seine Buffetwampe umhertragen? Da bleibt man lieber hängen. Tisch 4. Und neben einem sitzt Roger, den ich Roger genannt werden will, und tätschelt an den Kellnerinnen herum, als sei das im Preis inbegriffen, dieses Kellnerinnen-Getätschel. Redet von Großprojekten in Dubai, während er in sein Haifischbrötchen beißt. Und seine Frau Elvira bestellt ein Karibikfeuer nach dem anderen. Vielversprechend. Jedes Mal sagt sie, vielversprechend. Und ich mag, wie Elvira vielversprechend sagt und proste ihr zu. Und dabei kippt mir meine Tasche um, kippt auf den Boden, kullert mein halbes Durcheinander, Schlüssel und so weiter. Und mittendrin die Großpackung. Werden die schon gesehen haben? Klar werden die sich ihre Gedanken... Kommt hier allein aufs Schiff mit 32 Kondomen? Falls es bebt, ich bin es nicht. Ich bin es nicht, die bebt. Unter mir Turbinen. Neben den Turbinen die Stallungen. Während wir bei Weißwein in unseren Kabinen warten, bis das Seuchenteam an unsere Türen klopft, harren unten im Schiffsrumpf die Serviceknechte in ihren Stallungen aus. 37.000 Eier haben wir noch. 37.000 Eier für 3.227 Tamburinler, von denen, wie gesagt, ja jetzt auch nicht mehr alle. Nur wie viele genau, sagt man nicht genau. Einer ist im Theater gestorben. Als wir hier noch im Theater gewesen sein wollten. Dieses Theater. Roger meinte, verdammt, ich heiße Roger. Erstaunlich, meinte er, ganz erstaunlich, wie wir mitten auf dem Ozean das Gefühl haben dürfen, wir sitzen in der Stadthalle von Herne. Wer hätte je gedacht, dass uns in den fernsten Fernen dieser Welt auf einmal so eine Stadthallenrührung überkommt? Mitten auf dem Ozean. Es sprengt alles bisher Gesehene. So hatten sie es angekündigt, dieses Theater. Es sprengt alles bisher Gesehene. Kaum ist es dunkel, zischt uns im Saal dieses Lichter durcheinander um die Ohren wie Messer aus Licht. Oben an der Decke hängt ein Korb, aus dem baumelt ein langer blonder Zopf und eine magere junge Frau winkt uns zu. Wir winken zurück. Seit wir an Bord sind, haben wir diesen Winkgezwang. Wir winken allem, was nur irgendwie zu bewinken ist, ob wir wollen oder nicht. Und weil das alles hier so außergewöhnlich sei und wir alle hier ein so außergewöhnliches Publikum, deswegen würden sie heute hier auch eine so außergewöhnliche Show machen mit ganz außergewöhnlichen Künstlern. Und sie zählt all diese Namen auf, die keiner je gehört hat. Aber wir klatschen, weil klatschen und winken ist fast das Gleiche. Und auf einmal hören wir jemand lachen. Und die Korbfrau an der Decke schwingt ihren blonden Propellerzopf. Und unten das Lachen hört nicht auf. Und wir denken, okay, kann passieren, kann es geben. Einer lacht, wo keiner lacht. Und ruft irgendwas dazwischen. Ein Holländer. Okay, versteht nicht ganz, der Holländer weiß halt nicht, was außergewöhnlich. Und auf einmal rutscht er weg, liegt auf dem Boden, macht komische Geräusche, zuckt hin und her, als spiele er eine Seerobbe unter Strom. Und jetzt sind wir es, die lachen, wir diese Seerobbennummer zum Tod lachen. Und jetzt bahnt sich einer der Kellner den Weg und stürzt sich auf ihn, reißt ihm das Hemd vom Leib. Und einen Moment lang sieht es aus, als kämpfen die beiden, nur wissen wir nicht um was. Und wir denken, klar, Theater, alles Theater. Auch, dass dem Holländer jetzt so eine weiße Brühe aus dem Mund tropft und der Kellner entsetzt von ihm ablässt. Nichts als Theater. Ein Theater, von dem es schon vorher hieß, er sprengt alles bisher Gesehene. Und deswegen fangen auch einige gleich an zu klatschen, als der Holländer auf einer Trage hinausgeschafft wird. Und jetzt warten wir nur darauf, dass der Holländer von seiner Trage herunterspringt, um sich für seine Leistung zu verbeugen. So stirbt doch kein Mensch. Aber das machen die so im Theater. Die müssen alles immer übertreiben. Und dann wollen sie auch noch Applaus. Und deswegen klatschen wir immer noch. Nur kommt da keiner zum Verbeugen. Er ist weg. Wohin, wissen wir nicht. Und später heißt es, der Holländer sei der Erste gewesen. Hier kriegt keiner von mir ein Taschengeld. Habe noch herumposaunt der Holländer, paar Tage bevor dann im Theater. Da können die noch so buckeln. Hier kriegt keiner von mir ein Taschengeld. Als seien die Servicearbeiter hier allesamt ungezogene Kinder, die wir Tamburinler nach unserem eigenen Ermessen belohnen oder bestrafen müssen, um sie zu erziehen. Soll eines Abends mal ein Kellner mit auf sein Zimmer genommen haben, der Holländer. You're not allowed to take room boys to your cabin. It's forbidden to follow the guests to their cabin. Gäbe es eine Todesstrafe an Bord? Erste Grundregel, die Welt hinter den Wänden ist die Welt hinter den Wänden und bleibt die Welt hinter den Wänden. Die vierte Wand darf nicht durchbrochen werden. Crew only. Das hat Gründe. Gründe und Abgründe. Dieses japsende Röcheln, noch immer höre ich es. Wie wenig einen die Welt braucht. Was für eine Erleichterung. Wie wenig einen die Welt braucht. Wer weiß, ob es die Welt überhaupt noch gibt. Es gibt das Meer. Es gibt die Tamburin. Es gibt so ein kleines Kratzen im Hals. Nicht der Rede, nur kratzt es halt im Hals seit Tagen. Geht auch wieder weg, klar. Wie alles im Leben irgendwann wieder weggeht. Nur, dass Herr Beetzel nicht anruft von der Arbeit. Gink. Herr Beetzel, hallo. Gink. Dagegen ist so ein bisschen Halsweh. Wahrscheinlich der Staub. Irre viel Staub hier. Frag mich, wo der herkommt. Mitten auf dem Meer? Staub? Bin ich das? Warum ruft Herr Beetzel nicht an? Gink. Herr Beetzel, hallo. Gink. Bora, Bora, will uns nicht. Captain Quentin hat wieder zu uns gesprochen. Immer mit diesem Augenzwinkern in seinem Kapitänsbass. Als könne er gar nicht sagen, ohne dieses Zwinker, Zwinker. Als wäre das alles hier nicht ernst genug. Kein Anlanden in Puerto Rico. Zwinker, Zwinker. Jamaika winkt ab. Zwinker, Zwinker. Nicht mal zum Trinkwasser tanken? Der Dominikanischen Republik dürfen wir uns nicht mal mehr auf 3 Seemeilen nähern, als seien wir die Katastrophe. Ein über die Meere schipperndes Tschernobyl. Ein Tanker voller Aussätziger. Also fahren wir wieder raus. Platz ist ja genug. Zwinker, Zwinker. Raus in die Meerespampa. Und da sind wir jetzt. Luftfeuchtigkeit beträgt heute bei einer Wassertemperatur von Wetter karibisch. Vielleicht sollte ich ihn. Gink. Herr Beetzel, hallo. Ich hoffe, Sie sind gesund. Gink. Löschen. Gink. Hallo, Herr Beetzel. Ich hoffe, es geht Ihnen den Umständen entsprechend. Gink. Löschen. Gink. Hallo, Herr Beetzel, alles Rotter. Gink. Oh Gott. Löschen. Nur jetzt, seit der Holländer der Erste. Und nach einem Ersten gibt es immer einen Zweiten. Es hat ja bereits schon einen Dritten gegeben. Und wir sitzen in unseren Plastikkammern und warten. Warten. Auf solchen Gespenster. Auf das nächste Frühstücksei. Auf den Anruf vom Festland, der nie kommt. Ich zittere nicht. Ich warte. Als sei diese Seuche ein Abzählreim, der bald an die Tür klopft. Ging. Ich hab mit dem Nachbarn hier geschlafen. Ging. Löschen. Ging. Ich hab. Löschen. Ging. Das ganze Unglück der Menschheit rührt daher, dass es der Mensch nicht mit sich allein. Und dann röchelndes Japsen. Dieses Japsen, das ist jetzt in mir drin, in meinem Ohr, da drinnen, wie in einer Muschel das Meer. Als habe uns dieser Holländer in seinen letzten Minuten die schlimmste Vorstellung geben wollen von dem, was uns allen hier blüht. Und jetzt, ausgerechnet jetzt, machen sich all die Uneingelöstheiten in meinem Innenkabinenleben breit, drücken mir auf die Brust wie die Gewichtsdecken meiner Mutter. Meine Eltern sitzen jetzt zu Hause und lassen ihre nekrotischen Glieder hängen. Der Fuß bleibt oben, bis ich wiederkomme. Hast du verstanden, Papa? Die Wunde habe ich verpackt, keimdicht. Dass da keiner herumfingert, hörst du? Sieht toll aus, die Wunde. Im grünen Bereich, sagen alle. Eine Spitzenwunde sei das. Jetzt sei endlich mal froh, dass die Wunde aussieht, wie sie aussieht. Meine Mutter liegt irgendwo zwischen ihren Gewichtsdecken. Mama braucht immer Gewichtsdecken. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen Gewichtsdecken meine Mutter inzwischen hat, schläft nur noch mit ihren Decken Grabsteinen auf der Brust. Unter 10 Kilo findet meine Mutter keinen Frieden. Denk ich an meine Eltern, fühle ich mich unterzuckert. Auslauf. Wir haben wieder Auslauf. 30 Minuten auf Deck 7. Sagt man Auslauf oder Ausgang? Jedes Mal sind da mehr, immer mehr Möwen. Kauern auf unseren Sonnenliegen wie Hühner. Wir winken wieder. Winken uns zu. Fuchteln in der Luft herum, als müssten wir uns einander vom Leib halten, wie lästige Insekten. Man kann nie wissen. Nicht rufen, nicht singen, nicht schreien. Schauen einander an, suchen nach Zeichen, als müssten wir herausfinden, wer von uns heimlich über Nacht in eine mörderische Partei eingetreten ist. Am Ende weiß man es nicht mal von sich selbst. Das kleine Kratzen im Hals ist nur ein kleines Kratzen im Hals. Dallmayrs sagen, dass sie mit ihrem eigenen... Die gurgeln mit ihrem eigenen Urin. Das sei das Beste gegen alles. Schütten zusammen und gurgeln. Vielversprechend. Elvira sieht ganz aufgeblüht aus. Roger, der nicht Roger genannt werden will, war nie ganz gesund. Diese andauernden Stressbäuerchen an Tisch 4. Tief aus seinem Magen weht dieser Kunstdüngergeruch. Als gärten dort seine Geschäfte. Hallo. Hallo. Unsere Hallos klingen matt. Sieht man uns etwa an, was in uns vorgeht? Wir drücken die Köpfe der anderen bereits unter Wasser, sorry, um nicht selbst unterzugehen. Kleine Titanic-Panik. 21 Rettungsboote für wie viele? Wir erröten ganz tief drinnen. Und was ist mit... Ist das... Frau Frenkel? Mit Schal? Ist die wahnsinnig? Unfassbar! Uns spritzt hier der Schweiß aus allen Poren und die trägt Schal? Erstens, zweitens, drittens. Wo ist ihr Mann? Erstens, zweitens, drittens. Schicksalsmathematik. Das ganze Leben nichts als erstens, zweitens. Peter Frenkel könnte sterben, noch bevor er den Nürnberger Weihnachtsmarkt im Schneegestöber fertig gepuzzelt hat. Und es bliebe von ihm nichts weiter als ein unfertiges Puzzle, was nicht einmal ganz auf den Kabinenboden passt, weil das Puzzle größer ist als die Kabine, die sich Peter zu Lebzeiten noch hat leisten können. Ich bin sicher, der Tod lässt sich von einem Puzzle abschrecken. Wenn überhaupt, dann lässt sich der Tod nur von einem Puzzle abschrecken. Wenn er sieht, wie Peter da auf dem Kabinenboden kniet, mitten im Haufen von aberhunderten Schneeflocken-Puzzleteilen und versucht, in unendlichen Sekunden aus Blei und Ewigkeit mit 6000 Teilen ein Schneegestöber überm Nürnberger Weihnachtsmarkt in den Griff zu kriegen, Ordnung bringen in einen zerschnipselten Sturm aus Schnee. Selbst der Tod muss sich vor dieser Szene fürchten und dabei diese unaufhörliche Suche nach dem richtigen Teil, der richtigen Fügung, dem Missing Link. Und wenn nur eine Flocke fehlt, eine einzige Flocke. Auf Deck 7 schaue ich in den Himmel und auf einmal habe ich das Gefühl, ich muss die Wolken am Himmel zusammensetzen. Aber ja, damit das dort oben endlich wieder ein Ganzes ergibt. Es muss sich doch fügen. Fügen, dieses Durcheinander aus Wolkenfetzen zusammenfügen. Als könne man alles wieder gut machen, dass wenigstens etwas zusammengehört in einer Welt, die aus den Fugen... Ich sollte unbedingt mit dem Regenbogen über Machu Picchu anfangen. 3250 Teile. Ich muss reden. Muss raus. Einfach reden. Worte austauschen. Paar Worte. Hin und her. Nichts Ernstes, bloß nichts Ernstes, bei Gott. Einfach, was normalerweise normal ist. Durch die Lüftungsschlitze flüstert es manchmal. Es flüstert aus diesen Schlitzen heraus. Ein Geflüster wie trockenes Land, Gebete, Beschwörungen, Mama-Rufe, Röcheln. Ich muss raus, auch wenn es verboten. Ich schleiche um die Ecke und in dem Glaskasten dort, diesem Glaskasten auf Deck 7, dort sitzt jetzt ein Mann im fahlen Glaskastenlicht. Sitzt und liest in seinem Dienstleistungsaquarium, als säße er in einer Vitrine. Immerhin bin ich hier auf einem Katastrophenschiff. Ich meine, ein Hauch von Titanic lässt sich gar nicht vermeiden. Andererseits will man ja auch nicht auf so schreckliche Weise berühmt werden. Ich will nicht sagen, dass ich mir vorkomme wie Kate Winslet, aber bei Gott, Kate Winslet hätte diese Rolle abgelehnt. Eine Kate Winslet auf einem solchen Kreuzer? Aber ob man will oder nicht, man denkt daran, dass man auf einen trifft. Wir schenken Jona eine Kreuzfahrt. Mein Bruder, meine Schwester. Tolle Idee. 10 Tage Karibik. Jona muss mal raus. Hat's ja auch nicht leicht gehabt. Völlig vernagt hat die sich ins Leben. Hat ihre Zähne gar nicht mehr herausgekriegt aus all ihren. Hat sich übernommen. Die hat man bremsen müssen. Irgendwann hat die angefangen, an Papas Wunde herumzuschnippeln. Größenwahn. Nichts als Größenwahn. Und dann... Eltern pflegen, Zusammenbruch, Ende. Und wieder keine Aufträge? Tja, jongliert jetzt mit Import, Export herum. Tag ein, Tag aus, Logistikkettengepuzzle. Arbeit war bei Jona ja immer so ein Wackelding. Arbeitsstellen, die Wackelzähne in Jonas Leben. So wie die Beziehungen. Da hat ja auch nie wirklich was lange. Konnte ja keiner wissen, dass wenn Jona mal eine Reise macht, gleich die ganze Welt untergeht. Konnte keiner wissen, dass sie vielleicht gar nicht mehr zurückkommt. Und dann wird es heißen, Jona war auf diesem Katastrophenschiff. Immerhin. Die glücklichsten Paare sind die Paare in den Katastrophenfilmen. Da kann es gar nicht genug Bomben brennen und beben. Die ideale Kulisse für harmonische Beziehungen. Und am Ende ein Satz wie: Dann traten wir hinaus und sahen die Sterne. Hello? Auf seiner Brust steht Mr. Artie. Mr. Artie, hello? Sorry, Mr. Artie? Unfassbar. Schlafender Nachtportier. Unfassbar. Verpennt hier seinen Job. Könnte ein Feuer ausbrechen und dann? Wie kann einer jetzt schlafen? Als wäre es nicht schlimm genug. Es brennt. Ohne dass es brennt, brennt das Schiff. Mr. Artie! Schrickt zusammen und setzt sofort seine Kappe auf, als müsse er, um mit mir zu sprechen, seine Kappe aufsetzen. So eine Nachtportierskappe. Sieht aus wie ein Requisit aus einem alten Film. Man sieht sie ganz anders, die Welt, wenn man die Welt nicht sieht. Ich habe hier eine Fliege und diese Fliege, also, die beobachtet mich. Da denkst du, was denkt die sich? Da lässt du dich nicht gehen. Da würdest du es dir nie machen. Da bekommt diese Fliege etwas von Gott, so einem perfiden Spannergott. Ich lass mich doch nicht gehen. Wohin denn? 10 Quadratmeter ohne Fenster. Wohin denn gehen lassen, wenn uns die Welt nicht mal mehr an Land gehen lässt? Ich sollte es noch mal bei... Guten Morgen, Herr Bietzel. Wie gesagt, ich bin immer noch hier im Allgäu. Ach, nichts Besonderes, kleine Pension, ganz nett. Nur Empfang gleich null. Das gesamte Allgäu, eine einzige Funklochwüste. Da würden Sie mich... verstehen. Bezel. Arbeit habe ich mitgenommen. Ja, viel Arbeit. Was will man auch anderes in so einer Ruhe? Eine Ruhe aus nichts als Hühnern, Kühen, Katzen, Hunden und Pferden. Das schafft man ganz schön was weg, Herr Bezel, in so einer Ruhe. Auffangen, was aufzufangen ist. Lieferversprechen bleiben, Lieferversprechen. Insolvent. Herr Bezel? Nie und nimmer. Wir sind keine Wirtschaftshypochonder. Am Ball bleiben, alle Mann an Bord. Arbeit hört ja nicht auf, Herr Bezel. Auch wenn alles aufhört, Arbeit geht weiter. Gunk. Man sieht's, wenn man herumschleicht. Mal aus dieser Tür, mal aus jener. Links, rechts, oben, unten. Mit Bullerauge, ohne. Du versuchst, ob da was zu erkennen, ob... unter der Leichenplane Elviras Strandtunika herausweht. Bei jedem Schritt, den die Sanitäter näher kommen, auf einmal baumelt da ein blonder Haarzopf. Wo werden die hingetragen? Nur nicht sitzen. Nicht sitzen, nicht liegen. Umhergehen. Nicht die Augen schließen. Sobald ich die Augen schließe, fangen die Wände an zu wandern. Die wandern auf mich zu. Wäre ich nicht hinausgeschlichen, wäre er nicht dort gesessen in seiner Vitrine mit dieser Kappe. Ich wollte, er könnte mich anstecken mit seinem Schlaf, Mr. Artie. Einmal am Tag marschieren die Imker hier durch die Flure, vorbei an unseren Kabinen, um durch die Kabinentür unsere Temperatur zu messen. Ich halte dann die Luft an. 36,1. Frisch gemessen setze ich mich vor mein heutiges Frühstücksei. 36,1. Da fühlt man sich, also wie soll ich sagen, da zischt einem ganz schön die Lebensbrause durch die Glieder. 36,1. Was mache ich heute mit so viel Gesundheit? Wie gesagt, macht euch keine. Alles im Griff. Alles Paletti, wie man so. Eher mache ich mir um euch. Ich meine, wer weiß, wer hier wen vor wem schützt? Schützt sich die Welt vor uns oder schützen wir uns vor der Welt? So genau wissen wir das nicht. Inzwischen heißt es in den Gruppenchats, dass wir Tamburinler überzeugt sind, dass wir hier an Bord der Tamburinen geschützt werden sollen. Wir Tamburinler halten uns fern vom Festland, vom Verseuchten, auf dem die neue Pest sich ausbreitet wie ein rasendes Feuer von Kontinent zu Kontinent. Wir Tamburinler verstecken uns hier auf dem Ozean vor euch. Ich meine nicht vor euch, aber ihr sitzt jetzt daheim auf euren abbezahlten Erdschollen und glaubt, ihr seid in Sicherheit? nur weil ihr eure Doppelsicherheitsglastüren zugemacht habt? Manche Tamburinler sagen sogar, wir seien eine zweite Arche Noah. Dass man uns da draußen nicht schon lange mit der Arche Noah vergleicht, wundert einen ja fast. Jedes Mal, wenn die Nachrichten aus der ganzen Welt und wir mittendrin im Nichts des Ozeans. Was ist schon eine Titanic gegen eine Arche, die nicht untergeht, aber auch nie mehr anlegt? Wo jede Zukunft wegschwappt, da ist die Zukunft größer, als man zu denken wagt. Da lockt ein dystopisches Utopia, ein Traumland ganz anderer Art. Allerdings wird allmählich die Mayonnaise knapp. Schluss mit russischen Eiern. Und Zeit. Zeit ohne Ende. Zeit in der Karibik. Da muss ich doch keine Karibik sehen. Ich bin ja in der Karibik. Da muss ich nicht bei 40 Grad in der Strandzuffhütte hocken. Kaum sitzt man unterm Kokosstrohdach, schluckt man sie in sich hinein, diese Südseeschwermut. Alle mit dem Rücken zum Meer. Toll, das Meer. Toll. Nur irgendwann kann man auch das Meer nicht mehr sehen. Mit seinem ewig zeitlosen Geschwappe und dieser trostlosen Horizontlosigkeit. Bin nur froh, hab ich kein Fenster. Jetzt auf diese ignorante Brühe da hinausstarren. Und immer Wind, ständig Wind, nichts als Wind. Kaum steht man draußen an der Reling, kriegt man kaum noch einen Gedanken zusammen vor lauter Windverblödung. Sieht es nicht aus wie im Katalog? Ja, wir sitzen mitten in einem Karibik-Katalog, an diesen Photoshop-Stränden, vor dem Photoshop-Gewässer. Und wir sitzen da drinnen, nur dass wir immer noch die sind, die wir sind. Irgendwie sind wir nicht mitbearbeitet worden. Irgendwie hat uns der Photoshop-Schöpfer vergessen, hocken auf unseren Gorgonzola-Schenkeln und müssen über unsere Hammerzehen in eine Weite blicken, eine Weite, für die wir gar nicht gemacht sind, für diese endlose Aussicht. Herr Bitzel, hallo, Herr Bitzel, hallo. Sie sollten unbedingt einmal Urlaub machen im Allgäu. Herrlich, Herr Bitzel, nachmittags seufzen die Hühner und jeden Morgen steht dann ein frisch herausgepresstes Ei vor ihnen. Gunk, löschen. Gink. Herr Bitzel, hallo, was heißt Ende? Was meinen Sie mit zu Ende? Ende, Ende, Ende. Deswegen hört doch die Arbeit nicht auf. Der Endkunde wartet, selbst wenn einer tot ist, Herr Bitzel, der wartet. Das kümmert die Arbeit nicht. War ein Scherz. Herr Bitzel, entschuldigen Sie, die Luft, die Allgäuer Luft. Herr Bitzel, Sie können mich. Ich arbeite. Hab alles dabei. Es tut mir... Gunk, löschen. Ich mach jetzt die Tür auf. Tschüss, tut mir leid. Entschuldigung, ich muss mich leider auf den Weg, Lieferversprechen. Endkunden warten am Ufer. Ich laufe jetzt mal besser übers Wasser nach Hause, bevor der Bezel mich über Bord, bevor da alles weg, nicht bloß die Arbeit, bevor da alles unterbrochen, nicht bloß die Lieferketten, ein einziger Lieferengpass, mein ganzes Leben. Da laufe ich lieber gleich los übers Wasser. Ich bin ja nicht die Erste. Wen wundert jetzt noch ein Wunder, wo nichts mehr ist, wie es ist? Die ersten Schritte? Naja, man gewöhnt sich dran übers Gewoge und Gewelle, wie im Allgäu, bloß aus Wasser. Wie gesagt, macht euch keine... Ist alles im Griff. Bald kommt wieder der Hubschrauber. Dann seht ihr mich. Vielleicht klappt's diesmal. Winki, winki, ganz kurz. Ab und zu nehme ich meine Hand in die andere Hand. Einfach nur eine Hand zum Halten. Nur passen die eigenen Hände, will man sie halten, nicht zueinander. Will man sich selbst an die Hand nehmen, hat man zwei linke Hände. Inzwischen kursiert auf dem Schiff das Gerücht, dass alles sei geplant gewesen, von langer Hand. Wer glaubt hier noch wirklich, dass das hier noch wirklich? In Wirklichkeit ist das alles hier nichts als ein medizinisches Experiment. Und wir Tamburinler, die Laborratten. 3227 Laborratten, die in Kabinen gesperrt auf ihren täglichen Futterbrei warten. Gekidnappte Versuchskaninchen, weiße Kaninchen, Rassekaninchen. Versuche an weißen Rassekaninchen. Versuche an der weißen Rasse. Weiß doch jedes Kind, wir sollen ausgemerzt werden, über kurz oder lang. Und dazu wühlen die jetzt in unseren weißen Seelen, bohren tief in unseren Wunden, wo wir am verwundbarsten. Selbsthass, Wahnsinn! Wir sind hier die Versuchsmäuse. Ja, nicht umsonst sind weiße Mäuse immer schon weiße Mäuse gewesen. 3227 weiße Mäuse, mit denen die ihre Experimente, wie lange wir den Irrsinn durchhalten, ohne wahnsinnig zu werden. Natürlich zielt das alles nur auf das Ende der weißen Rasse. Inzwischen spricht einiges dafür, dass sie uns längst Organe entnommen. Muss sich also keiner wundern, wenn er hier ohne Milz und Nieren im Gepäck wieder von Bord geht. Falls wir überhaupt je wieder von Bord. Schließlich, die Titanicler haben ja auch bis zum Ende nichts von ihrem Ende gewusst. Keiner kann sagen, wer solche Nachrichten. Spricht aber einiges dafür, dass die aus den Innenkabinen kommen. Wie die Zeit jetzt keine Zeit mehr ist. Wo all die Tage hin sind, wenn nichts vergeht. Ich habe die Woche nicht mehr als Woche gezählt, sondern versucht, die Tage zu zählen. Wie soll man zählen, was nicht vergeht? Immer ist heute und bleibt heute. Manchmal mache ich die Augen zu und dann mache ich sie wieder auf. Ich weiß nicht, ob ich dann sagen könnte, also die Zeit, bevor ich die Augen zugemacht habe, das sei gestern gewesen. Das sei gestern gewesen. Mit der Zeit legst du hier auch die Zeit ab. Zeit? Nichts als eine Zwangsstörung, vom Winken mal abgesehen. Die Uhr, ein verrücktes Ding für Verrückte. Den Lüftungsschlitzen lacht es jetzt immer öfter heraus. Ich habe das Gefühl, aus der Tiefe des Schiffes lacht man mich aus. Gelächter, Husten, Ächzen, Mama-Rufe, Gebete röcheln. Man weiß es nicht, dort unten hinter den Maschinenräumen am Ende husten die ihre Seuchenkeime durch die Lüftungsschlitze. Ich habe Schluckbeschwerden, würde man zum Schiffsarzt sagen. Deck 3 ganz hinten. Der würde wegrennen, der würde dich einsperren, da wärst du keine einzige halbe Stunde mehr auf Deck 7. Die hätten Frau Frenkel längst wegsperren sollen, bei infernalischer Hitze, mit Schal. Gink. Ich habe mit dem Nachtportier geschlafen. Gink. Lösch. Gink. Wir sind kein gesundes Schiff. Gink. Lösch. Gink. Wir sollen nicht mit dem Nachtportier schlafen. Gink. Der Nachtportier soll nicht mit uns schlafen. Moment, nein, Moment. Löschen, löschen, löschen. Es ist passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Frau Frenkel hatte diesen Schal um den Hals, auf Deck 7. Und alle haben gedacht, was alle denken, wenn eine in der Karibik mit Schal auf einem Schiff, auf dem die Lungenpest. Jetzt haben wir Gewissheit. Es ist erleichternd. Es ist bedrückend. Frau Frenkel verdeckt mit dem Schal Würgemale. Würgemale an ihrem Hals. Nicht Horden von Viren sind über Frau Frenkel hergefallen. Ihr eigener Mann, Peter Frenkel, hat seine Frau gewürgt. Heulend zusammengebrochen auf Deck 7, erzählt sie es uns, schluchzend mitten auf dem Kunstrasen. Frau Frenkel, wenn Sie bitte... Wir ducken uns weg. In ihrer Verzweiflung kommt die uns immer näher. Achtung, Frau! Verzweifelte kennen keine Grenzen. Frau Frenkel, Achtung! Nicht in unsere Richtung heulen. Frau Frenkel, wir wissen ja, eine Spitzenbedingung für diese Pest ist Tränenwärme. In den Frenkelschen Tränen blühen die Viren jetzt erst richtig auf. Sie sei kürzlich beim Telefonieren mit den Enkeln wie immer barfuß in der Kabine herumgelaufen. Dabei sei sie aus Versehen über den Nürnberger Weihnachtsmarkt im Schneegestöber gelaufen. Barfuß. Dabei sei das halbe Gestöber an ihrem Fuß kleben geblieben. Und das, wo Peter seit langem daran sitzt und sitzt, an diesen Tausenden von Teilen, Tag für Tag. Sie habe sich selbst so erschrocken, dass sie ausgerutscht sei und damit auch noch die komplette Frauenkirche abgerissen habe, herausgerissen aus der Mitte vom Marktplatz, wo jetzt ein Krater, als sei Frau Fränkel wie ein zweiter Weltkrieg über Nürnberg gekommen und da sei es aus Peter herausgebrochen. Mit einer Gewalt, die keiner, am wenigsten er selbst, je für möglich gehalten, sei er auf sie losgestürzt und habe sie gewürgt. Nach Abwägen der Gefahren zwischen einer schleichenden Seuche und dem eigenen Mann habe man sich dann doch entschlossen, Peter in der gemeinsamen Kabine zu belassen. Ansonsten hätte man ihn hinuntersperren müssen in den Schiffsrumpf, in eine Gefängniszelle. Die aber ist in der Nähe der Stallungen, von wo inzwischen berichtet wird, dass es ähnlich einem Lazarett. Bin nur froh, hab ich eine Einzelkabine. Was ein Glück, nicht zu wissen, zu was man fähig. Sicher ist, dass Peter Nürnberg nicht noch einmal aufbauen wird. Ich habe vorhin gesagt, ich hätte mit dem Nachtportier geschlafen. Ich kann das so nicht. Wir haben was getrunken. Klebrig und warm. Wie flüssige Gummibärchen. I come from hell. What? Ich lache so, wie man eben lacht, wenn man Gummibärchenschnaps in sich hineinsäuft, als wäre es Limonade. Und bei jedem Schluck winkt ihr bereits das Kopfweh von morgen. I come from hell, sagt er wieder. Und ich nicke, als verstünde ich alles und als hätten wir was gemeinsam. Immerhin hocken wir im gleichen Seuchenboot, Mr. Artie und ich. 10 Quadratmeter, ohne Fenster, aber mit Gummibärchenschnaps. I come from hell. Wahrscheinlich ist es ein Song, denke ich. I come from hell. Und ich wippe, als könnte ich einen Song hören, den ich nicht kenne. Und auch Mr. Artie wippt zum Song, den wir beide nicht hören. Wippen, trinken, reden. Ich möchte reden. Wie wir hier auf dem offenen Meer herumtreiben, wie ein riesiger, fauler Backenzahn. Und ich keine Ahnung habe, wie es weiter, ob wir je wieder aufs Festland kommen, wo jetzt nichts mehr ist, wie es einmal war. Mein Job, meine Eltern, die ins Heim kommen, weil sie meinem Vater das Bein amputiert, weil ich mich nicht um die Wunde, die verfault ist, unter dem Eingepackten, während ich hier in der Karibik nie wieder herunterkommen von dem Seuchenschiff und dass ich dann hier mit 32 Kondomen verrecke. Nein, das sage ich nicht. Ich sage Mr. Artie nicht das mit den Kondomen. Ich sage all das nicht. Und ich glühe vom pappsüßen Schnaps und von Mr. Artys Blick, als hätte ich Fieber. Und er wirft mir seine Kappe zu, als plötzlich eine Stimme unsere Stille stört. Ich hätte ihn fast nicht erkannt, wenn er seinen Namen nicht gesagt hätte. Seine Stimme klingt zernagt und irgendwie löchrig. Captain Quentins Stimme ohne sein Zwinker-Zwinker ist fast unfreundlich, als müsse er uns abwehren. Auch Panama wird uns nicht anlanden lassen. Florida droht uns mit Militär, falls wir uns nähern. Darf nicht mal ein Walfisch Jonah noch an Land spucken? Vielleicht kann man froh sein, wenn sie klopfen, wenn sie hier endlich an die Türe klopfen, dich mitnehmen. Nur wohin? Einfach irgendwohin. Ganz woanders hin. Bloß, dass es aufhört, dieses Warten, dieses Hin und Her Warten, bis sie dich irgendwann heraustragen wie Giftmüll. Klopft doch endlich! Klopft! Klopft! Klopft! Wo wir hinschauen, wimmelt es nur so von Mängeln. Was hier anfänglich noch blinkte und blitzte, geblendet waren wir. Völlig verblendet sind wir hier herumgetaumelt in dieser Zahnpasta-werbungsweißen Welt. Allmählich aber, egal wo wir hinschauen, Schäden, Risse, Rost, Staubfluder hängen aus den Lüftungsschlitzen wie Hautfetzen von Gespenstern. Moder, Schmodder, Schmutz, überall. Manche glauben, dass Captain Quentin verschwunden ist und man bloß noch manchmal seine Stimme hört. Als hätte er das alles schon vorher eingesprochen. Als würden die das bloß noch ablaufen lassen. Gesehen hat ihn schon lange keiner mehr. Von Captain Quentin ist bloß noch seine Stimme geblieben. Ein Hauch, ein Pneuma. Der Heilige Geist vom Tonband. Jetzt bringt endlich eine neue Nachricht Klarheit, wer sich dahinter verbirgt, hinter diesen Berichten aus dem Innenkabinenbereich. Er müsse sich hier korrigieren. Es sei inzwischen alles weit schlimmer als gedacht. Heute Nacht seien die Imker heimlich in seine Kabine eingedrungen und hätten seiner Frau Elvira durch die Nase einen Großteil ihres Hirns abgesaugt. Im Austausch dafür habe man in Elviras Schädel einen Chip hinterlassen, der damit programmiert worden sei, dass sie ihn, ihren Mann Roger, für verrückt erklärt. Seither sage sie immer nur Sätze wie: Du bist mir fremd, du brauchst Hilfe, du bist verrückt. Letztendlich ziele das Ganze darauf, weiße Männer umzupolen. Es sei geplant, dass wir Männer hier nächtens in unseren Kabinen von Seepferdweibchen penetriert werden sollen. Diese würden uns dann während eines unwürdigen Geschlechtsakts, der hier aus guter Geschmacksrücksichtnahme nicht weiter geschildert, bis zu 200 Pferdcheneier in unsere Bäuche spritzen. In spätestens 24 Tagen würden wir alle jeweils 200 Seepferdchen-Hybride gebären müssen unter unerträglichen Qualen, während unsere Frauen draußen in der Lagune vor Bora Bora mit Delfinen kopulieren, um uns zu vergessen. Das Letzte, was ich von Elvira hörte, war, dass Roger überzeugt ist, man habe ihm heimlich im Backenzahn einen Sender installiert, der direkt mit einem Versuchslabor in Peking verbunden ist. Was glaubst du, Jona? Wir winken immer noch. Wo immer wir hinkommen, winken wir. Wir winken auch dann, wenn keine zurückwinkt. Wir können nicht anders. Wir winken den brennenden Autoreifen am Ufer. Wir winken den Horden, die sich hinter Müllmauern ducken, um uns mit Steinen zu bewerfen. Wo immer wir winken, winken wir unser Schicksal weg. Winken, bis uns die Hände abfallen. Wir winken auch ohne Hände weiter. Winken uns die Knochen aus dem Leib. Lass dir sagen, lieber Ufermensch, vom Winkenden geht keine Gefahr aus. Früher haben wir auf euch geschossen, heute winken wir. Du musst aufhören mit Denken, mit diesem Gedankengestöber im Kopf. Iss ein Ei, Jona, mit Salz. Gerade noch Geschmack von Geweintem. Dazu ein Schluck Weißwein. Lauter Sonntage ohne Sonntag. Wo nichts sich bewegt außer diesem Stunden-, Tage-, wochenlangen Wusch, Wusch. Wusch, da weißt du, was Ewigkeit ist. Du musst raus, Jona. Deck 7. Springen. Einfach springen. Einmal im Leben springen. Dann bist du nicht irgendein kleiner Name auf der großen Tafel unter 3227 Tamburinland. Dann bist du die, die gesprungen ist. Du musst aufhören mit Denken. Hat jemand Peter gesehen? Frau Frenkel fragt, ob jemand Peter gesehen hat. Er sei heute nicht mehr zurückgekommen von Deck 7. Wo doch alles geschlossen. Bars, Cafés, Buffets, alles zu. Nichts auf dem Schiff hat noch geöffnet. Es verschwindet einer doch nicht einfach auf einem Schiff. Auf einem Schiff geht man nicht verloren. Peter kenne doch die Regeln. Peter halte sich sonst immer an alles. Hat jemand Peter gesehen? Und wenn da eine Flocke fehlt, eine einzige Flocke, tief in den Katakomben unseres Schiffes, vorbei an den Wäschereien, wo eine Hitze herrscht, als haben nicht nur die Arbeitenden, sondern die gesamte Luft dort unten Fieber. Dort, wo die Müllhaldensortierer Tonnen Buffetkompost gerade in einen riesigen Schredderrachen werfen, bevor der schlammige Faulbrei ins Meer gespuckt wird, als seien wir eine einzige Seekrankheit. Dort schallt es durch die verschlungenen Schiffsdärme. Halt! Stopp! Halt! Sofort die 2700 Rostbratwürste wieder einbehalten. Die sind doch noch, also die kann man doch noch gut. Zurück, zurück. In den Kühlräumen, wo man die Rostbratwürste wieder zurückbeordert hat, liegen einfach tiefe Balkonler, Innenkabinler, Außenkabinler, alle dicht beieinander, als schliefen sie so ruhig wie schon lange nicht mehr. Fast lautlos gleiten nachts unter dem Sternengewimmel, dem hell erleuchteten Platsch. Kreuz des Südens, Platsch. Die Leichen vom Servicepersonal ins Meer. Schwapp, schwapp. Platsch. Kaum vernehmbar, nur kurz danach, Unruhe. Platsch. Platschen des Wildes Flossenschlagen im Wasser, wenn die Haifische sich um die Happen streiten. Dann wieder Ruhe. Nachts ist es schöner. Eine ganz andere Weite. So eine Kinderseelenweite. Als sei noch alles offen. Mit diesen Sternen und so einer Stille, so eine Wasserstille, so eine Stille voller Rauschen. Unweit vom Schiff schaukelt etwas. Aus der Ferne sieht es aus wie ein zweites winziges Schiff, das in der Nacht neben uns herschaukelt. Eine umgekehrte Kappe. Man könnte fast meinen, sie wippt. Wippt eine Weile neben uns her, wie zu einer Musik, die wir nicht hören, bevor sie in der Dunkelheit verschwindet. Als führe ihre Reise ganz woanders hin. Das ist, was ich zuletzt von Mr. Artie gesehen habe. Zuletzt. Man weiß ja nichts. Auch nicht, ob nicht nichts ist. Angefangen hat es gut. Es hat gut angefangen. Das war Endlose Aussicht von Theresia Walser, nach einer Bühnenrealisation von und mit Judith Rosmeier. Ton und Technik Josuel Teegarten. Funkeinrichtung Leonhard Koppelmann. Sie hörten eine Autorenproduktion im Auftrag des Hessischen Rundfunks 2022. Redaktion Leonhard Koppelmann. Dieses sowie viele weitere Hörspiele können Sie auch über unser Podcast-Angebot auf hr2.de sowie die kostenlose ARD-Audiothek-App hören. Abonnieren Sie auch gerne unseren Hörspielkanal in der Audiothek, dann verpassen Sie ab sofort keines unserer Hörspiele mehr.